sterben? Warum fühle ich den Drang, ihn zu warnen vor ihnen? Warum schreck ich zurück vor dem Kampf, der so unvermeidbar scheint? Mit jedem Schritt auf dem Weg ins Verderben wird mir klar, es ist falsch, doch ich gehe immer weiter, denn es scheint so, als wäre er mit mir in Gedanken wie vereint. Bin wie ein Reh auf der Flucht vor dem Jäger, schon erschöpft und vielleicht schon bereit, mich zu stellen. Warum nicht, wenn das Spiel mit der Angst mir viel spannender ich es geschehen. Wie könnte ich ihn betrügen und unsere Liebe?